Ein herzlich willkommen zur Folge 9 der Podcast-Reihe mit Kai, den German Truck Driver, und mir, Druckverlust, Rainer. Moin zusammen. Wisst ihr wohl, grüß euch ihr Lieben. Folge 9 ist endlich da, Folge 9, Regelmäßigkeit ist auch am Start. Ja. Obwohl ich mal wieder ein bisschen eine halbe Stunde Verspätung hatte, weil ich schaff's immer zeitlich nicht. Mit Hund rausgehen, essen und bla bla, und wir nehmen immer um 15 Uhr auf und dann brauchte ich mal so ein bisschen Zeit. Aber egal, das soll euch nicht weiter stören. Ihr hört euch ja diese Folge an, dann wann ihr wollt. Und richtig, daher. Genau. Wie war deine Woche? Relativ entspannt, wieder ein paar Arzttermine hier, da, bla, blub, und Gefahrgutschein-Anmeldung. Mein Chef hat gesagt, ey, du musst verlängern. Jetzt geht's auch los. Im Oktober, Alter. Im Februar geht's bei mir los und dann, ich find's halt gut, dass mein Chef halt wirklich ganz klar davon ausgeht, ich komme wieder, ne? Na gut, das ist ja jetzt fast sicher, ne? Deswegen kriegst du ja auch den Spitznamen Bumerang wahrscheinlich bei dir bei der Firma. Wahrscheinlich ist das so, ja. Weißt du, was wir in der letzten Folge, in Folge 8, da wollte ich ein bisschen auch über die Branche sprechen. Ja. Und das behalten wir jetzt mal kurz im Hinterkopf. Ich wollte einmal mit dir drüber sprechen, über diesen LKW nochmal, der Kokosfett verloren hat. Ja, das Paraffin, ne? Das war Kokosfett. Anfang dachten die, es wäre Paraffin, das ist Kokosfett gewesen. Kokosfett? Das wusste ich gar nicht. Ja, siehste? Ja. Und mein Vater hatte mir erzählt jetzt vor ein paar Tagen, der hat 20 Tonnen verloren. Oh, das musst du doch merken. Genau, da wollte ich jetzt mit dir drauf hinaus. Das wollte ich mit dir jetzt mal diskutieren und auch mit anderen. Ich werde diese Folge auch auf meiner Facebook-Seite posten. Das heißt, wenn ihr nähere Informationen habt oder andere Erkenntnisse, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich das in der nächsten Folge, in Folge 10, tatsächlich mit aufnehmen. Also, mein Wissensstand lautet, es war Kokosfett. Auf einer Länge von 60 Kilometern hat er wohl diese ganzen 20 Tonnen Ladung verloren. So, und ich habe da so spöttisch gesagt, weil mein Vater sagte, merkst du das nicht auf gerader Strecke? Ich sage, auf gerader Strecke ist schwierig, weil der summt ja so dahin. Ja, aber bergauf und so. Genau, genau. Und er ist nämlich dann Lutherberg hoch, also ich weiß von ab Nordheim bis Lutherberg so, und auf der A7. Und ich denke mal, dass er dann Lutherberg gemerkt hat, ich bin voll ausgeladen, in Anführungsstrichen, ich fahre hier mit über 80 hoch, irgendwas stimmt doch nicht, ist mein Silo noch dran. Ja, ja. Und ich denke mal, dass das da gemerkt hat, weil wenn das da spätestens da nicht gemerkt hat, dann würde ich sagen, er soll meinen Führerschein abgeben. Mhm. Aber haben sie ihn denn jetzt mittlerweile, oder? Also, ich weiß, dass man ihn nicht hat. Okay. Ist mein letzter Kenntnisstand. Und es wäre wohl von der Fahndung her auch einfacher. Und jetzt kommt Bürokraten-Deutschland, Rainer, halte ich fest. Oh, jetzt kommt's. Das ist wirklich ein Sinnbild dafür, wie wir uns also wirklich alles im Weg stellen, verbauen, uns abschaffen. Die Polizei darf nicht auf diese Mautbrücken dort oben auf die Daten zugreifen. Ach, schon wieder. Beziehungsweise das wird da nicht gespeichert, weil wahrscheinlich DSGVO oder was weiß ich will, aus irgendeinem Grund. Auf jeden Fall konnten die diese Daten nicht abgreifen, welche LKWs wann und wann da wo lang gefahren sind. Da wäre es nämlich etwas einfacher. Ja, die könnten das tatsächlich nachvollziehen. Und das ist schon Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Geschichte so richtig zusammenkriege. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Das war kurz nach der Einführung der Mautbrücken. Und zwar fotografieren die ja praktisch jedes Auto, nicht nur die LKWs. Ja, genau. Und es wurde damals ein junges Mädchen entführt. Und durch die Mautbrücken hätte man locker feststellen können, wer das war. Und man hätte die Verfolgung sofort aufnehmen können. Und es ging nicht, weil der Datenschutz, und die Grüße gehen hier ganz deutlich nicht raus an den Datenschutz, sich geweigert hat, die Daten rauszugeben. So. Wir übertreiben es da auch irgendwie. Also ich finde, ja, DSGVO hin oder her, wir leben in einer Zeit, wo alles permanent irgendwo aufgenommen, du kannst überall irgendwo aufgenommen werden, sei es mit dem Handy, weil einer ein Foto macht, du läufst hinterdurch. Ja. Und gerade das mit diesem, also warum haben wir uns diese Hightech-Technik angeschafft und haben es nicht kopiert, so wie aus den Nachbarländern, mit so einer einfachen Box vorne an der Scheibe? Warum haben wir diesen ganzen Zinnober gemacht, was Millionen über Millionen gekostet hat, wenn wir es dann nicht richtig nutzen? Richtig, genau. Das ist ja so ein Dauerthema bei mir. Ich reg mich da immer wieder drüber auf. Also du musst dir mal vorstellen, ich meine, da werden Daten geschützt aus der Öffentlichkeit. Ja, wir reden hier nicht von deinem Schlafzimmer, von meinem Wohnzimmer oder whatever, sondern wir reden über ein Thema, dass wenn du rausgehst auf die Straße, dann siehst du doch genau das, was sonst die Datenschützer verhindern, weiterzugeben. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Das kann es doch nicht sein. Genauso ist es ja verboten, öffentliche Plätze zu filmen. So, aber dahin gehen darfst du. Und du musst dir auch keine Scheuklappen aufsetzen. Du kannst dahin gehen, kannst dir es angucken. Aber nicht, wenn es irgendwie live übertragen wird oder auf einem Foto. Das geht mir nicht in die Birne. Nee, geht mir auch nicht in die Birne. Und auch dieses Zinnober mit den Kennzeichen, wofür ich schon mal bezahlen durfte. Ja, ja, ja. Ja, nicht nur also, du. Also, aber dann sehe ich andere Fernsehsender, wo, wenn ich bei YouTube gucke, bei renommierten Fernsehsendern etc., die verpixeln das nicht. Ja. Die meisten. Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Was soll das denn? Ich verstehe es auch nicht. Und vor allen Dingen, Kennzeichen sind ja auch laut einem Urteil aus Kassel keine personenbezogenen Kennzeichen. Also nichts Privates. Ja. Nee, genau, es ist ein, es ist irgendwas mit Datum, hatte mir die Landesbehörde mir damals irgendwas geschrieben. Irgendwas mit dem Datum wohl. Irgendein Behördendeutsch. Ja. Habe ich nicht versucht, mit reinzudenken. Ja, das ist ähnlich wie diese Aktion da mit Montana Black jetzt mit dem Film, was Beiwerk war, wo diese Frau mit dem Kind hinter dem Livestream hinter ihm vorbeigegangen ist. Sie war in der Kamera kurz zu sehen und hat eine einstweilige Verfügung beantragt und die wird in den meisten Fällen erstmal auch stattgegeben. Und er muss dann da Einspruch gegen einlegen, aber das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Nein, absolut nicht. Und was gerade die Sache, da habe ich mich auch drüber aufgeregt tatsächlich, mit die Sache mit Monte und dem Wildpark, die junge Dame mit Kind. Ich meine, wer Adams Ausrüstung kennt, und ich kenne sie zufällig, ja. Ja. Adam ist der die Kamera geführt hat, nur für die Leute. Ja, genau. Technik steht. Richtig. Der praktisch die ganze Technik auch zur Verfügung steht. Also den sieht man auf Kilometer Entfernung. Man weiß, dass die filmen. Also wer nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. So, und dann kann man doch schon von Absicht reden, wenn man dann durchs Bild läuft? Ich denke schon, oder? Ich weiß es nicht. Kann man nicht da hingehen, wenn man gerade hinter der Kamera vorbeigelaufen ist und sagen, hey, nimmst du mir bitte nicht böse, aber ich möchte nicht irgendwo im Internet landen oder sowas, könntet ihr das irgendwie rauspixeln, bla bla bla. Dann hätten die gesagt, ja okay, das war jetzt live, also ja. Ne, das ist A, unmöglich, aber für die Nachproduktion, also VOD genannt, verpixeln wir dich natürlich gerne. Muss man da gleich einen Anwalt nehmen und in einstweilige Verfügung und hallo? Ja, das, ich denke, ich denke, Mutti hat gewusst, wer das ist, ja, und denkt, ey, von dem Kuchen schneide ich mir ein Stückchen raus. Ich glaube, sie hat es, glaube ich, nicht gewusst, sondern wahrscheinlich irgendjemand, der das gesehen hat. Ich meine, bei 30.000, 35.000 Live-Zuschauern wird irgendeiner die wahrscheinlich erkannt haben, sagen, ey, du warst gerade bei Monte da im Stream hin und her und bla bla. Und vielleicht tatsächlich geht man auch den Weg mit, dass man da so ein bisschen Geld wittert. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das denke ich auch, aber es ist halt unnötig. Und ich weiß gar nicht, wer diese ganzen Gesetze, was das DSVGO anbetrifft, auf den Weg gebracht hat, aber... Guck doch mal dieses Zinnober, was war, wo die ersten Dashcams rauskamen, was da los war. Ja, ja. Das ist ganz zu Anfang, das ist Jahre her. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal auch noch ganz alte Dashcam-Videos und unter anderem war ich mal in einer Polizeikontrolle und der junge Mann wollte verlangen oder hat von mir verlangt, dass ich die Kamera ausbaue und ich habe mich ganz klar geweigert. Das war ein Riesen hin und her. Da hat er mir nachher noch mit einer Haftstrafe gedroht und Festnahme und hier. Ich sage, ja, weißt du was, dann mach doch. Ich sage, habe ich keinen Bock drauf. Das sind unsere Probleme. Das musst du dir mal vor. Es war ein junger Polizist, deswegen, ich bin aber auch nicht ruhig geblieben, so wie er mich kennt halt. Erst war ich ruhig und dann bin ich durchgedreht. Wenn es unlogisch wird, dann werde ich sauer. Den Clip? Kann ich dir gerne raussuchen, na klar. Ja, ey, ich wollte doch jetzt wieder Highlights von der Straße, eine neue Folge machen. Ja. Und das wäre natürlich mega. Ja, dann seht ihr das in Zukunft bei Kai. Verlinke ich deinen Live Twitch-Kanal natürlich, auf Ehre. Ja, danke sehr. Aber ich habe nachher richtig rumgeschrien. So, und dann kam nachher sein Kollege und sagte, nur lass gut sein. Ich denke, was? Ja, aber deswegen wollte er dich denn verhaften? Weil ich mich geweigert habe auf, das ist schon so lange her. Ich habe mich geweigert, auf polizeiliche Anordnung zu agieren. Irgendwie so. Weißt du? Er wollte mir was befehlen, ich habe es nicht, Befehlsverweigerung wie bei der Bundeswehr. So, ja. Und ich sage, nee. Ich sage, und noch dazu ist das hier mein Innenraum. Ich sage, da hast du gar nichts zu melden. So einfach ist das. Ich sag, du kannst gerne mich jetzt auseinandernehmen. Da war ich mir auch sicher, dass sie mich danach auseinandernehmen. Haben sie aber trotzdem nicht gemacht. Ne, weil du weißt ja, sobald es irgendwie Widersprüche gibt bei der Polizei oder bei Kontrollorganen, dann nehmen sie dich ja auseinander. Ne? So, und da das mit der Dashcam ja schon anfing und der die direkt angesprochen hat, dachte ich, gut, jetzt zerlegen sie dich. Aber die Diskussion, die ging so lange und wurde so laut, dass nachher sein Kollege gesagt hat, halt, wie gesagt, lass gut sein, und dann bin ich gefahren. Also ohne Führerschein, ohne Papiere, ohne. Wir haben gleich angefangen zu diskutieren über diese Cam. Das ist geil. Das war wie bei mir, als sie mir meine roten Namenskennzeichen, für die es nicht wissen, ich hatte damals im älteren LKW auf der linken Seite Kai in Rot beleuchtet, drei Buchstaben, auf der rechten Seite GTD, drei Buchstaben in Rot. Ich erinnere mich. Ja, und auf der Rückseite über dem Bett hing mein Logo. Rot-Weiß. Mhm. Und daraufhin hat man mich ja um 3 Uhr morgens. Hab ich dir die Geschichte schon mal erzählt? Ja, ich kenne die, ja. Also, okay. 3 Uhr morgens dann rausgezogen. Und er kam dann mit dem ersten Satz nicht Hallo, sondern was das hier für eine Puffbeleuchtung wäre. Und ich sollte die abmachen, sonst wäre die Weiterfahrt untersagt. Und ich habe mir halt gedacht, gut, was soll ich mit dem rumdiskutieren? Verlierst dann eh so. Ne? Und weil er meinte halt, was haben sie in der Fahrschule gelernt? Welche Farbe wird nach vorne beim Kraftfahrzeug ausgestrahlt und welche nach hinten? Habe ich gesagt, vorne weiß, hinten rot. Sagt, da sehen sie, die haben da rot. Sag ich, ey, 6 Buchstaben, die rot nach vorne leuchten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ich habe die dann abgemacht, Stecker raus und im Beifahrerseite hingelegt. Er hat sie zum Glück nicht beschlagnahmt. Das war meine Sorge. Und dann durfte ich weiterfahren, aber die wollten auch nicht meinen Führerschein sehen und auch nicht meine Fahrerkarte sehen und nicht die Ladepapiere, gar nichts. Es ging denen nur um diese rote Beleuchtung nach vorne ausstrahlt. Ja, genau. Und so war es bei mir auch mit der Kamera. Es ging nur um die Kamera. Wie lange ist das her? Boah, wie lange ist das her? Das ist eine sehr, da bin ich noch Großraumtransport gefahren. Das muss 8 Jahre. 9 Jahre ist das bestimmt schon her, also locker. Da, wo die gerade rauskamen. Ja, genau, richtig. Und das ist ja dann immer so ein, also ich weiß nicht, andere Länder ist das, und man hat auch gang und gäbe, zum Beispiel bei dem Video mit dem Müllwagenfahrer bei mir auf meinem Kanal, wenn der die Dashcam nicht gehabt hätte, weil man ist ja als LKW-Fahrer meistens immer alleine. Mhm. Es gibt ja auch einen alten Clip von mir, wo ohne Begründung auf die Autobahn gekommen sind. Das müssen so 3 jüngere Leute gewesen sein, weil die sind ja mir noch vorbei langsam. Ich konnte ja reingucken in den Raum, in Fahrgastzelle da bei denen. Die sind auf der Autobahn gefahren, ich habe die noch draufgelassen und ab dann haben sie mich abgefuckt. Sind sie immer neben mir gefahren, konnte von links nicht mehr nach rechts rüber, haben sie mir Mittelfinger gezeigt und. Und die waren zu dritt im Auto. So. Und wenn einer zu mir sagt, hier auf so einem Polizist, die Dashcam wird ausgebaut, dann würde ich auch sagen, mache ich nicht, weil ich möchte irgendwo auch meine Unschuld beweisen können. Als LKW-Fahrer bin ich meistens alleine und dann glaubt mir sowieso kein Schwein. Ja, richtig. Und da würde ich auch sagen, nein, baue ich nicht aus. Nee. Dann, gut, da werden sie vielleicht dann beschlagnahmen. Also, aber mich hätte mal interessiert, also ich hätte sie dann, glaube ich, wirklich ausgelacht, wenn er gesagt hätte, dann werden wir sie jetzt verhaften. Und dann hätte ich mich kaputt gelacht. Ja. Da würde ich mich an jede Presse wenden, selbst an die Bild, und würde sagen, guck mal, ich mache meinen Job, es ist nur eine Kamera, die beweisen soll, falls irgendwas passiert, dass ich unschuldig bin. Und dafür wird man in diesem Land verhaftet. Ja, ja. Ja gut, ich wäre ja jetzt nicht aufgrund der Kamera verhaftet worden, sondern aufgrund der Weigerung dieser Anweisung, weißt du? Aber im Grunde, der Auslöser wäre ja die Kamera gewesen. Aber ich kann bei sowas auch nicht ruhig bleiben. Also einige haben mir auch gesagt, wieso bist du denn nicht ruhig geblieben? Ne? Ich sag, weil ich das nicht kann. Ich sag, ich kann das nicht. Und wenn der inkompetent rüberkommt, und das ist er nun mal gewesen, dann muss der das wissen. Sonst kriege ich Kopfschmerzen. Ich kann das nicht. So, also ich möchte auch nochmal, also genauso wie du und meine Wenigkeit, wir respektieren die Polizei natürlich. Absolut. Sind wichtig, die Jungs. Und im Notfall wähle ich auch die 110. Aber ich bin halt wirklich der Meinung, und ich glaube, das ist auch genau, da sind wir, glaube ich, ähnlich, wenn es eine Ungerechtigkeit vorliegt, dann schalte ich auch auf stur. Ja, ja. Also wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, und das ist da, glaube ich, bei dir da so der Fall gewesen, und es ist ja auch, manchmal kommen ja auch Polizisten, die meistens sind cool, ja, aber dann kennst du die, und das ist, und ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber, aber meistens ist es bei den Mädels, bei den Polizistinnen, weil die autoritär auftreten wollen oder müssen, kommt das meistens, dass die dann so unfreundlich arrogant wirken. Habe ich schon mal erlebt. Ja, das, also ich habe ja jetzt gerade auch durch das Stream, habe ich ja da auch den ein oder anderen Polizisten kennengelernt. Grüße gehen raus an Chargo, und der fährt ja auch mit einer Kollegin durch die Gegend. Wir haben uns tatsächlich verabredet auf einer Raststätte zum Kaffee trinken und so. Und ja. Seine Kollegin kam aber super nett rüber. Ja, das meint das nicht verallgemeinern. Ich meine nur, Ja. Also ich habe da mal eine erlebt, die war eins, weiß ich nicht, 1,63 groß und die kam dann so rüber, als wenn sie gleich auf die Dreifache mutiert und so grün anläuft und ganz viele Muskeln kriegt und gleich ihre Zauberkräfte auspackt. Und das war wegen so einer Nächtigkeit. Und ich denke, was ist denn mit Ihnen los? Bleiben Sie doch mal ruhig, ey. Ja, ja. Das, also gibt es ja in jedem Beruf, gibt es. Ja. Ja, das ist egal, ob doch, du jetzt. Doch, freundliche LKW-Fahrer. Steigen ja, aus und schreien gleich rum. Ja, ja. Das, und das an Abladestellen, das haben wir auch schon tausendmal erlebt. Ne? Und dann denke ich, ey, der wundert sich noch, warum der jetzt wartet. Schwierig. Ich habe das mal mit damaligen Kollegen gehabt und der hat bei VW da abgeladen und bla bla bla und da hatte er da, ist da irgendwie so ein bisschen auf so ein Bahngleis zu weit gefahren und da kam, wurde auch gleich angeschrien und hin und her und da auch beim B- und Entladen irgendwas war, dann habe ich, ich war da am Telefon live dabei und da habe ich dann versucht, im Telefon zu coachen und sage, ey, versuch es mal argumentativ und sachlich rüberzubringen, dass du das aus den und den Gründen nicht machen willst und hör auf, den anzuschreien, weil im Grunde genommen verbaust du dir damit dann alles, ne? Ja, ist so. Und, aber gut, also wie häufig meine Polizei, also ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, ich fahre ja über 20 Jahre. Mhm. Und ich hatte, also bis auf dieses mit dem Namenskennzeichen, bin ich noch nie von der Polizei kontrolliert worden. Das ist echt Hammer, ne? Also, na gut, mir kommt das natürlich anders vor, weil ich Großraumtransport gefahren bin und somit so gut wie jeden Tag in der Kontrolle war, weil es gibt Namen hier und da und da gibt es auch eine super Geschichte. Ich bin ja praktisch nachher nur noch fast, man könnte sagen, Linie gefahren mit 7,5 Meter Breite von Kassel nach Hamburg. Und zwischendurch hatte ich dann auch mal eine andere Tour. Und dann sagte ich damals zu meinem Disponent, ich sage, das passt von der Zeit her nicht, ich sag, das kriegen wir nicht hin. Und dann sagt er, ja, wenn dann irgendwas ist, dann bezahlen wir das. Du kennst die Sprüche wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Und dann denke ich, überlegst du hin und her, sollst du das machen? Weil, er sagt er, vielleicht wirst du ja auch gar nicht kontrolliert. Ich sag, du Scherzkeks, 7,5 Meter Breite wird immer kontrolliert, immer. Ne? Weil du fährst ja auch mit Polizeikontrolle. Ja. Begleitung, Entschuldigung. Und und ich kannte die beiden nur. Ich denke, komm, dann wird das nicht so schlimm, weil ey, ich bin das jetzt schon so oft gefahren. Das sind auch fast immer dieselben Polizisten gewesen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann drauf eingelassen. Und es war auch nicht viel. Es ging dann um 3 Stunden, glaube ich. 2 Stunden, 3 Stunden über die Zeit. Und die machen dann die Abnahme. Ich war dann meine Ladung schon am Sichern und so. Die haben das immer mittags gemacht. Und dann sagte er, ey, komm, wir machen mittags die Abnahme, dann können wir abends gleich los um 22 Uhr. Und das hat mir natürlich gepasst, weil desto früher du loskommst, desto früher hast du Feierabend. Und ich denke, alles klar. So, ich bin gerade meine Ladung am Sichern so und die machen ihr Ding mit meiner Fahrerkarte und alles Mögliche. Und dann hörst du dann von dem Bulli ganz weit hinten nur noch rüberschreien, Rainer, die haben mich schon beim Vornamen genannt. Ne? Und ich schreie zurück, ja, was denn? Und er so, wir haben da ein Problem. Ich denke, alles klar. Ich sage, heißt das Problem Mittwoch? Und er so, ja. Ich denke, alles klar. Das war der Mittwoch. Das war da, wo ich dann über die Zeit gefahren bin, die 3 Stunden. Ach so. Genau, richtig. Und ich denke, komm, gehst du mal hin und so. Ich habe eine Verwarnung gekriegt, 30 Euro und dann war es gut. Aber das, ja, und Polizeikontrollen, wann bin ich denn mal außerhalb von Großraumtransporten in eine Kontrolle gekommen? Das ist auch eher selten. Ne? Also seitdem ich jetzt zum Beispiel streame, seit 2 Jahren, bin ich vielleicht 3-mal kontrolliert worden und davon war 2-mal irgendein Anrufer. Ja? Also eigentlich kannst du nur das eine Mal zählen. Ne? Ja, und die sind ja, die wissen ja auch, das war ja bei der Reportage, die auf meinem YouTube-Kanal ist, wo immer noch der letzte Teil fehlte, da hat der Polizist ja auch gesagt, ey, wir wissen, was die Jungs und Mädchen da für, Mädels da für einen Job machen. Einen der undankbarsten überhaupt und da wollen wir nicht noch denen noch das Leben schwerer machen sozusagen. Ja. Und da bleiben die, wenn du Minimalverstöße hast und hin und her, da bleiben die ja dann bei einer Verwarnung und was weiß ich, es sei denn, die sehen halt, dass es mutwillig ist und dass du permanent dagegen verstößt und hin und her, da müssen sie ja handeln, ne? Ja, genau, richtig. So, und die haben ja auch bei mir gesehen, dass die Fahrerkarte so sauber ist. Ganz im Gegenteil, im Großraumtransport ist das so, da kommst du ganz, ganz selten auf deine Zeiten überhaupt, ne? Ja. Und wenn die das sehen, dann bleibt es auch meistens bei einer Verwarnung. Wenn die aber eine Regelmäßigkeit sehen, guck mal hier, der fährt jede Woche 2 Stunden zu viel, dann kriegst du einen mit. Das ist klar. Und das zu Recht. Und, Es ist genauso wie mit den Lampen. Also wenn du es nicht übertreibst, also wie gesagt, ich bleibe dabei mit diesen 6 Buchstaben, die nach vorne rot geleuchtet haben und mein Logo hinten an der Rückwand, dass dieses um 3 Uhr morgens auf die Raststätte Harz, wo ich so gerade so drauf kam und geschweige denn auch wieder runterkam, das hielt ich für komplett übertrieben. Ja. Da bin ich der Meinung, Entschuldigung, also irgendwie, habt ihr Langeweile oder was? Also das kann ja nicht sein. Da bleibe ich auch dabei bei meiner Meinung. Aber jetzt, es gibt ja auch Kollegen, die es übertreiben mit Lichtern, ja. Also mir kam da eine Zeit lang, da in der Linie begegnest du ja immer den anderen Linienfahrern. Man kennt sich dann irgendwann auf der Autobahn. Ja, genau. Da kam mir einer entgegen, der hatte, glaube ich, von oben, oben vom Dach bis runter zur Stoßstange an der A-Säule vorne, so blaue LEDs runter. Also guckt über die komplette, von ganz oben nach ganz unten. Mhm. Und dann in der Mitte auch irgendwann, blau ist ja die Signalfarbe, die ist ja sowieso geschützt sozusagen. Ja. Für Einsatzfahrzeuge, laut meinem Kenntnisstand. Und da habe ich mir auch gedacht, Junge, wie lange willst du so rumfahren? Also du provozierst ja förmlich, dass du rausgezogen wirst. Wenn du da wirklich wie so ein indischer LKW durch die Gegend fährst. Ja, aber es ist ja, also man muss, wenn man es nicht übertreibt, finde ich, ist es in Ordnung. Aber ich finde halt so dieses, ja bei mir... ganz ehrlich, das fand ich übertrieben, aber es gibt immer solche und solche. Manche bauen da wirklich da Sachen rein, wo du denkst, yo, das ist echt zu krass. Mhm. Aber die meisten, wenn du da ganz normal hier ein bisschen leuchten und da ein bisschen leuchten, ich glaube, die meisten Polizisten sagen sich, das ist der Aufwand überhaupt nicht wert. Und ja. Ich weiß, ich bin kein Polizist, aber ich würde als wenn ich Polizist wäre, würde ich sagen, in welchem Verhältnis steht es jetzt, dass ich ihn da anhalte, ihm da eine Strafe gebe? Passiert da was, wenn da ein paar Lampen vorne dran sind? Nicht. Mhm. Also meiner Meinung nach nicht. Also halte ich den noch nicht an. Ich weiß nicht, ob die können ja selbst beurteilen, ob sie da handeln oder nicht. Ja, ja, genau. Teilweise fahren die LKWs ja auch wie, ich sag jetzt mal, Tannenbäume durch die Gegend. Das finde ich auch schon nervig und ich finde es auch nicht schön. Also ich weiß, die meisten oder viele finden das schön. Ich finde es nicht schön. Ich werde ja jeden Abend, wenn ich denn arbeite, von einem Holländer überholt. Ja. Diese Blumenkutscher, die auch... Niederländer, mit den, ne? Niederländer. Ja, Niederländer, genau. Die, ja, ja, da legen die Jungs großen Wert drauf. Da muss man vorsichtig sein. Ja, das stimmt. Das ist ein Gigaliner, der mich da überholt von... der Ritter heißt der, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Kenne ich gar nicht. Irgendwie so. Und der hat mich auch schon mit seinem Gigaliner im Elbtunnel überholt übrigens. Aber gut. Muss jeder selber. Da mal kurz eine Frage. Mein Kenntnisstand ist, dass sie jetzt hier die Gigaliner nicht überholen dürfen. Stimmt das? Das weiß ich tatsächlich nicht. Da müsste ich einen Kollegen fragen, der das Ding fährt. Also, ja, können die Leute ja in die Kommentare mal anschreiben, weil ich war irgendwo der Meinung, dass die ein generelles Überholverbot haben, aber ich kann mich auch irren, ohne dass ich das jetzt google, da kann die Community mal in den Kommentaren mal eine Antwort geben. Mhm. Weil ich bin auch des Öfteren schon mal von einem Gigaliner überholt worden. Bei 89, wo ich mir denke, Junge, was ist los mit dir? Ja, ja. Das, die haben keine Zeit und Mutti hat Essen fertig und dann müssen die Gas geben. Ne? Ich habe den einen Tag drüber nachgedacht, nee, gestern in einem Gespräch bezüglich Fahrermangel und hin und her. Mhm. Da wollte ich jetzt gerade, das wollte ich im letzten Podcast mit Thema Gehalt schon mit dir besprechen, da sind wir irgendwie von abgekommen. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden erklären müsste oder den Beruf schmackhaft machen müsste, also wenn ich jetzt da jemanden habe und ich versuche dem zu überreden, ey, du wirst LKW-Fahrer, ob das Sinn ist, nur durchgespielt jetzt. Ja. So, da müsste ich ja Argumente finden oder sagen, wo du dann sagst, oh, das klingt ja echt geil, ey, das versuche ich mal. So, also einfach mal das Spiel umdrehen und wenn du jetzt überlegst, ein Kumpel von dir oder was weiß ich, dem versuchst du jetzt zu überreden, LKW-Fahrer zu werden. Und versuchst positive Punkte zu finden. Ja. Ist meiner Auffassung nach nur die einzigsten positiven Punkte, ist, dass wir LKW-Fahrer, die lange fahren, den Job einfach gerne machen, das Arbeitsfeld selber, das Fahren lieben, die LKWs lieben, gerne fahren und so ein bisschen für sich selbst noch verantwortlich sind hin und her. Ja. Ansonsten würden wir doch diesen Job nicht machen, oder? Das stimmt. Du hast, also ich sage das immer ganz kurz, das Spaß am Arbeitsgerät. Ja. Also der Spaß am Arbeitsgerät. Und das ist auch, ich empfehle den Job ja wirklich niemandem. Ne? Und es kommen ja viele in den Chat, gerade die jungen Bengels kommen rein und sagen, ja, ja. Ey, ich hab Bock und was soll ich sagen? Also zu empfehlen ist der Job halt im Moment wirklich nicht. Aber wenn ich positive Aspekte rauspicken müsste, sollte, wie auch immer, dann ist es genau der. Nämlich das Spaß am Fahren und Spaß am großen Arbeitsgerät, große Autos fahren. Und dann hört es aber auch schon auf. Dann hört es nämlich auch schon auf. Das habe ich mir nämlich auch so gesagt. Und weil dann kommen nämlich die negativen Punkte. Und sowas wie, okay, ja, also wenn du einen Job machst, du arbeitest mehr als du bezahlt bekommst, lass es mich so ausdrücken. Ja. In den meisten Fällen. Also ich rede jetzt nicht von den Leuten, die einen Tarifvertrag und einen Betriebsrat um sich herum haben. Von denen rede ich nicht. Ich rede von den freischaffenden Speditionen. Ja. Dann, das Geld schmeckt nicht. Du bist einer der unbeliebtesten Personen auf der Autobahn und auf der Straße generell. Ja, stimmt auch. Auch, ja. Und dann musst du auch manchmal Arbeit für andere machen, die eigentlich das deren Job wäre, wenn du gerade Großzentrallager anfährst. Richtig. Darfst du B&N laden, obwohl das andere machen müssten. Lagertätigkeiten, und, genau. Genau. Und ja, das Erscheinungs- und Einsamkeit, also bist viel alleine, das kann man, das ist okay, aber man muss damit auch klarkommen. Also ich weiß nicht, ob man das positiv oder negativ werten sollte. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Also ich halte es für einen negativen Punkt. Ja, ja, ja. Es sei denn, du willst zu Hause von dem alten Rochen weg. Dann ist natürlich... Richtig, das Essen schmeckt nicht mehr. Genau. Und ja, also im Grunde genommen findest du sonst eigentlich nur negative Punkte. Und dann frage ich mich, und das seit Jahren immer, und das wäre auch genau die Frage, die ich einem Politiker stellen würde, warum zum Geier soll denn jemand diesen Job machen bei diesen ganzen negativ und wenigen positiven Punkten? Ja. Warum? Das ist ja auch der Punkt, warum es immer weniger neue Fahrer gibt. Ne? Das ist, weil die Leute, natürlich sind die nicht dumm, die Jugendlichen, die vielleicht in den Job einsteigen wollen. Natürlich informieren die sich, die meisten. Ja, und werden Leute fragen, die auch schon im Business drin sind. Und werden dann ganz schnell feststellen, Alter, seid ihr bescheuert, warum soll ich das machen? Das, genau. Und das ist halt auch der Punkt. Und ich habe ja auch schon vor ein paar Wochen schon gesagt, warum soll man 3 Jahre lernen? Das ist ja ein Lehrberuf mittlerweile. Das ist auch nicht so lange, glaube ich. Ne? Wie lange ist das jetzt ein Lehrberuf, der Berufskraftfahrer? Ist ja auch egal. Ja, ist nicht so lange her, aber es ist ein Lehrberuf. Ja, ja, genau so. Und warum soll ich dann 3 Jahre lernen, wenn ich danach bezahlt werde wie ein Aushilfsarbeiter? Das muss man sich mal, der keine Ausbildung benötigt. Ja. So, und das ist der Punkt. Natürlich gibt es Ausnahmen, ja, also was die Firmen angeht, gerade im Werksverkehr und... Genau, wir sprechen ja von der großen Masse. Genau. Nicht von, genau. Genau, von der Allgemeinheit und dann wird das ganz klar sichtbar, warum das niemand mehr machen will. Ja, und da verstehe ich auch die Politik nicht, warum die ständig nur diskutieren, aber nicht gegenwirken. Ja, und ist mir auch ein Rätsel. Da können sie auch in die, wie sie es ja mal irgendwo vorhatten, in die Schulen gehen und dann für diesen Job zu werben. Ja, aber wenn du unterm Strich das Endergebnis raus hast, dass der Job einfach undankbar ist und du auch irgendwo eine Familie zu ernähren hast. Mhm. Und ich sage mal, das ist das Video, wo ich noch darauf hinarbeite, noch habe ich mir nicht alles aufgeschrieben und bla bla, dass ich der Auffassung bin, dass die LKW-Fahrer, wie es aktuell läuft, den Job irgendwann nicht mehr machen können, weil der Job zu teuer ist. Richtig, genau. Verstehst du, wie ich das meine mit ich zu teuer? Ich weiß genau, was du meinst, ja. Genau, und ich glaube, dass das noch erschwerend hinzukommt, dass die Leute sagen, also ich gebe mir ein Beispiel, ein Kumpel von mir arbeitet in der Industrie als Quereinsteiger. Der verpackt da so Sachen, so Filter und so einen ganzen Kram. Mhm. Und der ist in einem Monat, da hat er die Feiertage, Sonnen- und Feiertagszuschlag, also die Feiertage durchgearbeitet, im Schichtdienst und Sonntag da auch noch hinten dran gehangen und dann halt ein voller Monat, da ist er mit fast 5.000 Euro nach Hause gegangen. Puh. Als Quereinsteiger. Mhm. Arbeitet 7 Stunden 45 Minuten pro Tag. Und dann hast du einen LKW-Fahrer, der 60 Stunden in der Woche arbeitet und der kommt dann mit Spesen vielleicht auf 2,5 netto. So. Und dann diese ganzen Negativ-Aspekte, die noch nebenbei wirken. Ist doch wohl ganz klar, dass wenn ich den Job so spaßeshalber machen kann, so als in der Industrie arbeiten und arbeite mich da nicht ohnmächtig und bla bla bla und habe fast das doppelte Gehalt wie ein LKW-Fahrer und die Preise steigen immer mehr und man muss am Monatsende kommt man eh noch kaum noch über die Runden und was weiß ich und keine Ahnung. Mhm. Das ist auch der Grund, warum viele LKW-Fahrerinnen und Fahrer halt verschuldet sind. dann werden die sich auch dann irgendwann sagen, ich muss den Job aufgeben, weil ich komme sonst nicht mehr durchs Leben. Ja, genau. Und was willst du denn an Rente haben, wenn du die Spesen, diese, keine Ahnung, ich sage es pauschal 400 Euro, einfach mal gesagt jetzt so, ohne jetzt genau zu rechnen, wenn du diese 400 Euro davon abrechnest, die ja nicht an dein, meiner Meinung nach, ich glaube, nicht in der Rente mit angerechnet werden. Nee, genau, die fließen nicht mit rein, genau, weil die sind auch steuerfrei, die Spesen. Ja, genau. Aber wenn du dann halt das normale Brutto-Netto-Gehalt dann siehst, dann weißt du ja, was du bekommst, wenn du in Rente gehst. Ja. Da ist Altersarmut vorprogrammiert. Na klar. Und ich kriege auch immer einen Anfall bei den Leuten, die die Spesen mit ins Gehalt rechnen. Ich kriege dann wirklich immer einen Anfall. Das ist schlimm. Ja, nervt mich immer. Ja, mich auch. Also ich hatte jetzt eine Umfrage auf der Facebook-Seite gestartet. Und zwar mache ich das deswegen, weil ich das, da kommen noch ein paar Umfragen danach, weil ich für mein Video das als Beispiel mit reinbringen will. Ja. Aber das habe ich jetzt halt nicht mit reingeschrieben, sondern ich starte einfach nur mal ein paar Umfragen und dann später, wenn das Video fertig ist, wird man sehen, dass die einblende und was dazu sage. Ja. Habe ich auch, seid ihr mit, was ein LKW-Fahrer verdient, das eurer Meinung nach angemessen oder irgendwie so? Mhm. Also das fragst du generell alle oder nur speziell LKW-Fahrer? Nur LKW-Fahrer jetzt. Okay. Ein Beruf LKW-Fahrer. Und da ist, glaube ich, 92% nein, ist zu wenig. Aber dann waren die ersten Kommentare schon wieder drunter, ja, das für den einen ist es zu wenig, für den anderen ist es okay, das muss ja jeder selbst entscheiden. Ja, Alter, aber das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war einfach, ja. Seid ihr generell der Meinung, dass LKW-Fahrer zu wenig verdienen? Das war die Frage. Und nicht, ob einer der Meinung ist, okay, ich komme mit 2000 Euro netto, komme ich super zurecht. Und der andere sagt, nee, ist mir zu wenig, ich brauche einen Tausender mehr. Das war eigentlich die Frage. Ja, genau. Ne, es geht einfach darum, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, DHL, Post hier wird gestreikt, was wollen die 15% mehr lohnen? Ja, ich glaube 15, ja. Ja, 15. Ja. Das können wir uns gar nicht erlauben, Alter. Und ich sehe so in den Nachrichten so die LKW-Fahrer mit den DHL-Brücken und dem was weiß ich für Wechselbrücken so da rein, an den Streikenden so vorbei reinfahren und mit ihrem Plakat, wir wollen 15% mehr lohnen. Also da hätte ich gerne gesehen, dass einer mal aussteigt und sagt, ja, na, ich spreche es nicht aus, aber soll ich euch mal zeigen, was ich verdiene? Und ich bringe euch den ganzen Scheiß und hol das ab. Und dann sagt dann bestimmt der Erste, ja, dann Augen auf bei der Berufswahl. Ja, genau, richtig. Da könnte ich auch immer ausflippen bei so einer Aussage. Genau. Wenn auf jahrzehntelang sich der Job nicht weiterentwickelt in Lohnmodell und Preis-Leistung und bla bla bla, dann liegt das doch nicht an meiner Berufswahl, sondern es liegt an den Entscheidern, die einfach nicht vernünftige Weichen stellen. Richtig. Ja, guck mal, wie lange es gebraucht hat, dass sie das immer die Spesen erhöht haben. Die Kackvögel da oben. Ja, und es reicht immer noch nicht, ne? Also, das ist lächerlich. Das, 28. Ja, ja. Das, ey, wenn du andere Länder siehst mit den Spesen, ja. Das. Ja, Frankreich, glaube ich, ne? Paris 40, glaube ich, ne? Oder ja, was das, genau. Oder mehr. Das ist schon. Ach, es muss. Das, guck mal, ja, von den Spesen sollst du einen Tag dich super ernähren. So toll. Der Kaffee kostet 4 Euro. Da habe ich noch 24 Euro. Wenn ich jetzt Frühstück mit einem Kaffee. Und bla bla bla bin ich vielleicht bei 12, 13 Euro. Ja. Mittagessen kann ich mir dann schon gar nicht mehr leisten. Nö, das Frühstück reicht, ne? Und dann kann ich mir das Parken nicht leisten, weil das kostet ja auch 10 Euro. Ja. Also nur jetzt rein hypothetisch gesehen, ich krieg 28 und muss mit denen am Tag auskommen. Nur so jetzt gerechnet. Wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Ja. Jetzt würden sich einige wieder hinstellen und sagen so, ey, Parken muss der Chef bezahlen. Nee, ja. Das sehe ich nicht so. Du kannst ja auch aussuchen, wo du parkst. Ja, eben, genau. Ich bin halt selten Autohöfe und so angefahren aus dem ganz anderen Grund, weil ich immer du hast ja dann auch diesen Verzehrgutschein und so ein Kram. Ja, genau. Aber dazu muss die Küche auch aufhaben und ich musste immer zu Zeiten, bin ich hin und weggefahren, da war kein Frühstück. So um 4 Uhr morgens. Ja, ja. Also nützte mir dieser Verzehrgutschein nichts. Nee, ich habe die nachher gesammelt, nur um mal zu gucken, so die Verzehrgutscheine. Das, also, puh. Ja, das waren viele, es waren sehr viele. Ja, genau. Und wenn du einen Parkplatz findest, aber ich finde gerade solche, gut, die sind ja privatisiert, dann muss das irgendwie subventioniert werden, aber eigentlich müsste das Parken für das Fahrpersonal kostenlos sein. Ja, und, eigentlich ja. Und es ist auch so einfach, ich hatte das irgendwo anders in irgendeinem Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, es muss Rabatte für LKW-Fahrer geben und zwar satte Rabatte, die können sich dann vom Staat vielleicht einreichen und wiederholen. Wäre ein einfaches Modell, das schnell umzusetzen ist. Und zwar anhand unserer Fahrerkarte, die ist nummeriert, da hat jeder seine eigene Nummer. Und dann muss das halt da irgendwie eingescannt werden oder bla bla bla. Und dann kriegt der LKW-Fahrer, was weiß ich, 40%. Ja, da kenne ich, kenn ich auch noch eine schöne Geschichte. Die ist allerdings sehr lange her. Und mittlerweile gibt es die Rabatte auf dieser Raststätte nicht mehr. Und zwar Raststätte Holmor. Ich weiß, kennst du nicht, wahrscheinlich kurz in der Hamburg Richtung Norden. Und da bin ich auch mal lang gefahren, aber ich war nie drauf. Ja, da war das so, dass du ab 19 Uhr, wenn du LKW-Fahrer bist, das Essen für einen Fünfer gekriegt hast, plus ein Getränk deiner Wahl nochmal für 1 Euro extra. Also für 6 Euro konntest du auf der Raststätte, und das ist sehr, sehr günstig auf einer Raststätte, für 6 Euro essen. Und ich denke so, das machst du, ich habe jetzt Feierabend, kurz nach 7 gehst du rein, gibst den Rabatt. Und bin also da an der, was habe ich mir geholt, Currywurst, Pommes und eine Cola, so fertig. Und hinter mir, genau, der Klassiker. Hinter mir natürlich ein älterer Herr, der das Ähnliche hatte. Ich glaube, anstatt eine Cola hat er einen Kaffee gehabt oder so. Ist ja auch, spielt da keine Rolle. Sieht mich bezahlen. Ich gehe dann ein Stück weiter nach vor, damit er dann auch bezahlen kann. Und er musste halt fast das Dreifache bezahlen und hat sich dann hat sich richtig aufgeregt gegenüber der Kassiererin. Und die hat sich das mit aller Seelenruhe angehört. Hat ihn ausmeckern lassen und hat dann gesagt, pass mal auf, du kommst hier einmal im Jahr vorbei. Der Mann, der ist hier jeden Tag. Und jetzt seh zu, dass du wegkommst. Da war die durch mit dem Thema. Und sie hat recht. Sie hat recht. Wir LKW-Fahrer sind täglich da. Und dieser Reiseverkehr, die sind nur einmal da, müssen aber auch keine Parkgebühren oder sonst irgendwas bezahlen, im Gegensatz zu uns. Wenn du jetzt mit dem Wohnmobil da ankommst und dich auf den PKW-Parkplatz stellst, egal ob auf dem Autohof oder an der Raststätte, bist du gebührenfrei. Ja, ja. Kommst du mit dem LKW, musst du bezahlen. Ich glaube, das grundlegende Problem ist, mir hat mal einer aus Amerika, also die haben ja auch Fahrermangel, und da verdient ja ein LKW-Fahrer, was weiß ich, $10,000 im Monat. Ja. Der verdient ja mehr als ein normaler Streifenpolizist. Ja. Und die haben, also von Bundesstaat zu Bundesstaat auch wieder unterschiedlich und bla bla. Aber die haben halt auch Fahrermangel. Mhm. Und das liegt, glaube ich, auch daran, die Zeiten haben sich geändert und die Menschen wollen heute nicht mehr in dieser schnelllebigen Zeit und in Zeiten von Social Media, wo man sich mit Freunden sekündlich austauschen kann, bla bla. Die wollen halt nicht mehr so lange von zu Hause und von Freunden weg sein. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Nein, ist es auch nicht. Ja, und ich kenne das ja selber von mir, wo ich bei meiner ersten Spedition, da war, habe ich so, mein ganzer Freundeskreis war komplett weg. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn die mal gefragt haben, ja, kommst du mit Party? Nee, ich muss Sonntagabend wieder los. Oder ich komme halt Samstagmittag erst wieder nach Hause, und es hat nie gepasst, und dann war ich auch kaputt, weil du bist ja, keine Ahnung, hast ja dann auch 10 Stunden Fahrt hinter dir und so eine Scheiße. Ja. Und so das soziale Umfeld ist dann komplett eingeschlafen, und in der heutigen Zeit möchte man das einfach nicht mehr. Zeiten Homeoffice und. Und ich glaube, die Lösung ist einfach nur die, dass viel mehr Begegnungsverkehr gemacht werden muss und ein LKW-Beruf so aufgebaut wird, dass der nach 8 Stunden wieder zu Hause ist. Ja. Und ich glaube wirklich, dass darauf wird, wenn Leute sagen, ja, wie soll das gehen? Ja, da muss es irgendwie anders geplant werden. Da müssen wir auch wieder zurück zur Lagerhaltung. Ja, genau. Weil das größte Lager, wissen wir selber, ist die Autobahn, ne? Größte Fehler, der je eingeführt wurde. Ja. Na klar, ich kann das verstehen, warum es darauf hinaus gelaufen ist, so wie es jetzt ist. Das leuchtet mir ein, aber das ist nicht der Weg. So, und das betrifft nicht nur Deutschland, das betrifft einfach alle Länder. Ja? Weil du musst, ich weiß nicht, wie man es ändern soll, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir regional viel mehr produzieren müssten, was wir sonst importieren. Weißt du, wie ich das meine? Ich bin so ein absolut schlechter Erklärbär. Aber, nein, da muss es auch wieder hin. Es muss der regionale Umschlag von Transportgütern muss halt, wie der Name schon sagt, regionaler laufen. Genau. Und ich glaube, das würde auch das Volumen an LKWs auf Autobahnen minimieren, weil aktuell ist es so, dass, sagen wir mal, jede Filiale, jede Einkaufsfiliale etc. täglich beliefert werden muss, 2-mal im Tag vielleicht, manche sogar. Genau. So wie Real zum Beispiel, da erinnere ich mich, die werden 2-mal von uns am Tag beliefert. So. Genau, bin ich ja auch für die gefahren. Ja. Also nicht für Real selber, sondern aber als Subunternehmer. Ja, genau, wir auch, genau. Genau. So, und das heißt, der LKW muss 2-mal am Tag zu nur einer Filiale hinfahren. Das muss man sich mal auf die ganzen Filialen ausrechnen und dann noch andere Filialen und was weiß ich. Es muss einfach wieder zu großen Lagerumschlagsplätzen kommen, sodass quasi viel Ware angeliefert wird und dann aber, ich sag mal, zum Mitte bis Ende der Woche dann halt nicht mehr so viel, weil alles schon da ist und es von dort aus nur verteilt wird, regional. Und ich glaube, das schafft im Umkehrschluss auch noch Arbeitsplätze. Wenn du diese riesen Umschlagplätze, so wie man sie früher von früher kennt, das gibt Arbeitsplätze. Das, also. Aber gut, das, ich bin jetzt kein Politiker und kein Wirtschaftsexperte, so, ne? Aber ich glaube zumindest, dass es auch langfristig für die Preisentwicklung geiler ist, ne? Dass zum Beispiel gerade im Lebensmittelbereich die Preise dann auch sinken werden, langsam. Mein ja, Deutsch. Ja, natürlich. Dann kann vielleicht auch die Bahn anliefern. Ja, genau. Und mir fällt da immer wieder dieses Beispiel aus Flensburg ein, die alle ihre Schienen wieder reaktiviert haben. Und Bahn ist ja kaputt. Also man fälschlicherweise hackt man immer auf der Bahn so rum, die ich ja auch. Ich habe da meinen Sommerurlaub verpasst, das Flugzeug. Mhm. Ja? Sonst wäre ich eine Woche in Ägypten gewesen. Hat man uns auch drauf gefreut nach 2 Jahren. Ja. Und dann kannst du nur noch zugucken, wie der Flieger wegfliegt, weil auf einer Strecke von Göttingen nach Köln, 2 Stunden, etwas über 2 Stunden, haben wir ja 2 Stunden Verspätung gehabt. Oh, ja. Und dann muss man das mal schaffen. Ja. Das, so. Also ich schimpfe ja auch immer über die Bahn, aber wir brauchen die. Ich weiß das ja durch meinen Vater, der über 50 Jahre da, glaube ich, gearbeitet hat. der war nachher froh, dass er da weg war, weil er hatte mir so ein Beispiel genannt, weil ich drüber gemeckert habe, sitze ich in der ersten Klasse in der Bahn, auf dem Weg nach Frankreich, da, ich glaube zu Renault war das damals, und musste mit den Renault-Leuten noch was abklären. Ich hatte andauernd kein Handyempfang. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein in dem heutigen Zeitalter, das gibt's doch gar nicht. Und mein Vater mir erzählt, dass damals die Bahn, auch bevor die privatisiert wurde, an den Seiten von den Schienen, Wälder weggerodet haben wollte, damit dort Sendemasten irgendwo hingestellt werden können, damit eine Internet-Dauerverbindung hergestellt werden kann. Und das wurde aber aus Umweltgründen etc. Verboten. Mhm. Ich schreibe das jetzt grob. Und dementsprechend hat man halt die Handy-Verbindungsprobleme in der Bahn, weil halt bis der nächste Handymast kommt oder du fährst einen Tunnel durch, ja, ist halt wieder kein Internet und kein Handyempfang da. Ja. Aber da kann die Bahn nicht zu, weil die wollten das wohl auch mit Sendemasten entlang der Schienen verbaut haben, aber das hat die Politik dann abgeschmettert. Ja, läuft. Und genauso wie zweigleisige Schienen rückgebaut wurden zu eingleisigen und dann hat man das Problem, wenn dann schnellerer kommt, muss der langsam erstmal aufs Wartegleis, dass er schnell überholen kann und dann hast du Passagiere, die nicht vernünftig einsteigen, nicht alle, die ganze Strecke ist mit Highspeed zu fahren, weil es saniert werden muss. Die Zeit holst du nicht mehr rein als Lokführer. Nee. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Lokführer, der das hier hört, der das mal uns mitteilen kann, entweder bei Instagram, Druckverlust oder German Truck Driver oder der Instagram-Seite Helden der Straße, wäre halt ganz cool. Ihr bleibt auch anonym. Ja. Oder auf meiner Facebook-Seite. Es wäre halt mal interessant, weil die sind ja auch, also wirklich am Limit, die da arbeiten, weil jeden Tag Fahrgäste, die schlechte Laune haben, weil alles immer nicht funktioniert, weil es einfach kaputt gespart wurde, ist, glaube ich, auch hartes Arbeiten. Also, wenn du dir vorstellst, bist du ein Schaffner, also wir sind losgefahren in Göttingen Richtung Köln-Bonn und Höhe Fulda haben wir erstmal 45 Minuten auf dem Gleis gestanden. Nichts ging mehr. Und wenn du dann einmal durch diesen, und dann verpasst ja jeder irgendwo seinen Anschluss. Und wenn du dann durch so eine Bahn läufst, die Leute, die noch Glück einen Sitzplatz bekommen haben, jeder fragt dich dann hier, warum haben wir jetzt 45 Minuten Pause, Verspätung und kriege ich den Anschlusszug und du hast da keine Ahnung, 300, 400 Gäste, ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen in so einen ICE. Das weiß ich auch nicht. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich da jeden Tag dann zur Arbeit gehen könnte. Ich sag's dir so, wie es ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Boah. Sind wir jetzt auf die Bahn gekommen? Ja, auf jeden Fall, genau, dann könnte nämlich die Bahn auch mit den Großzentrallagern, könnten die auch anliefern. Ich meine, wenn die Ware Mittwoch angeliefert werden muss, dann kann die Bahn wenigstens schon montags losfahren, dass sie dann mittwochs da sind. Und dann, Entschuldigung, ich kann's nicht lassen. Ich weiß auch nicht, ich bin immer noch so sauer, dass ich unseren Flug verpasst habe und wir deswegen nicht in Urlaub sind, weil da haben wir drauf gespart und so weiter. Ja. Da sagte irgendein Kumpel von mir, sagte, ja, musst du früher losfahren. Ich so, Alter, ich bin schon 2 Stunden früher. Ja. Wie viel früher soll ich denn noch losfahren? Ein Tag. Ey, es ist eine Strecke von 2,5 Stunden von Göttingen nach Köln. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich von Göttingen nach München gefahren bin. Ja. Dann hätte ich ein bisschen eher, aber das ist eine Strecke, keine Ahnung, in 2 Stunden, 2,5 bist du da. Kommst trotzdem 2 Stunden zu spät. Ach, Scheiße. Ja, nein, aber da muss ich, ich glaube, die Weichen müssen da gestellt und sie packen es einfach irgendwie nicht an. Also ich glaube, und ich bin mittlerweile an dem Punkt so, dass ich glaube, die Politik ist überfordert. Ja, zum Teil. Ich glaube aber auch, dass die Politik einfach, was die Sachen angeht, komplett festgefahren ist. So von wegen, ey, das hat vor 50 Jahren funktioniert, warum denn nicht jetzt auch noch? Weißt du? Ja, vor 50 Jahren konntest du noch den altbewährten Spruch, konntest du die Uhr nach der Bahn stellen. Ja. Das ist auch nicht mehr, das kannst du noch in der Schweiz. Ja. Oder so. Ich glaube in Japan. Ja, genau, das, dort auch. Da werden, da werden Sekunden gezählt für eine Verspätung. Ich glaube, die Schweiz hat, glaube ich, eine durchschnittliche Verspätungszeit maximal 3 Minuten. Bei uns ist 3 Tage. Also, ja. es ist schlimm. Es ist schlimm. Ist es auch. Ja, aber ich glaube, das Problem ist einfach, diese Besetzung entscheidender politischen Ämter wird bei uns durch Lobbyismus betrieben. Siehst du ja zum Beispiel Lambrecht, Verteidigungsministerin. Gott sei Dank ist die weg. Ja. Was hatte die als Verteidigungsministerin für Qualifikation vorzuschreiben? Gar nichts. Keine, null. Aber das ist ja auch in jedem politischen Amt so. Ne? Ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Ich glaube, in anderen Ländern wird das so gemacht. Ein Verteidigungsminister, der war beim Militär. Der war Jahre beim Militär, war wahrscheinlich irgendein General oder so. Ja, aber, war bei uns ja auch im Gespräch. Gut, jetzt ist Pistorius geworden, aber ich glaube, der hat eine ganz gute Arbeit, 20 Jahre lang als Innensenator von Niedersachsen hier bei mir gearbeitet. Der macht, glaube ich, und der hat wenigstens mal ein Jahr gedient. Also der weiß, wie rum er eine Waffe halten muss. Das ist schon mal viel wert, ja. Naja, die Lambrechts, Entschuldigung. Okay, die wusste ja nicht mal annähernd irgendwelche Dienstgrade. Die hat ja null Ahnung. Ja, ja, ja. Also das ist einer der wichtigsten und schwersten Ämter, die wir haben. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei der Verkehr. Scheuer war unser schlechtester Verkehrsminister, den wir hatten. Ja, mit Abstand sogar. Mit Abstand sogar. Und hatte auch keine Expertise, ein vernünftiger Verkehrsminister zu sein. Ich glaube, es liegt ja daran, dass die dann von ihrer Partei dann in die entsprechenden, die einigen sich ja jetzt zum Beispiel aktuell, die SPD kriegt die und die Position und die FDP die und die und so weiter und so fort. Und leider die Grünen auch irgendwelche gekriegt. Und wenn die dann sagen, ja gut, wen haben wir dann da? Wer ist da prävisioniert, Verkehrsminister zu werden? Na gut, haben wir jetzt keinen, aber es muss einer von der SPD werden. Ja, dann der muss sich dann halt einarbeiten und bla bla bla und hin und her. Und ich glaube, so läuft es nicht. Es muss jemand sein, der von Infrastruktur vielleicht, die das studiert haben oder was weiß ich, was da alles gibt. Sowas muss da rein. Ja. Dass das mal angegangen wird, weil wir verpennen immer alles und dann fällt es uns auf die Füße. Ja, ja, genau. Das ist ja das, was das große Manko an Deutschland beziehungsweise der deutschen Politik ist. Ne? Also ich verstehe es manchmal nicht oder ich verstehe es eigentlich fast nie, warum man so lange warten muss auf Dinge, ja, die andere Länder vormachen. Egal, das gibt unzählige Beispiele. Ne? Und sich dann aber noch hinzustellen und sagen, ey, guck mal, was wir für ein fortschrittliches Land sind und wie wirtschaftlich stark wir sind. Ein Scheiß sind wir. Also ja, ja. Also bei uns läuft man echt den Rang ab. Also es ist, wir schaffen uns systematisch irgendwie ab. Ja, ja, Deutschland schafft sich selber ab. Das ist halt wirklich so. Und ja, dann braucht man sich nicht wundern, warum denn von Jahr zu Jahr die Auswanderungen steigen. Ja? Viele sehen ja immer nur, hey, da kommen schon wieder neue Ausländer hier rein. Ne? Nee, nee, andersrum ist es nämlich genauso und das sind auch steigende Zahlen. Ne? Also gerade als gut Studierter verlässt du das Land. Das ist so. Also wir sind ja europäisches Einwanderungsland Nummer 1. Ja, das stimmt. Habe ich jetzt gelesen. Das Problem ist einfach nur mit der Einwanderung und das muss man auch mal klar so sagen dürfen. In anderen Ländern gibt es da klare Regeln. Das heißt, wenn du in das Land einwandern möchtest und hier leben möchtest, dann musst du auch eine Bereicherung der Gesellschaft sein. Ja, richtig. Finde ich. Und gut. Bei uns ist es andersrum gerade. Es macht keinen Sinn, Leute, es sei denn, es sind jetzt Kriegsflüchtlinge und die werden dann, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, da sage ich auch nichts. Ja. Aber ich rede von denen, die dann bleiben wollen, aber nichts gelernt haben, keine Schule richtig besucht haben, wie sagt man im Volksmund, den Staat auf der Tasche liegen. Ja, also eigentlich uns. Ja, genau. Es muss aber auch alles refinanziert werden. Mhm. Und ich glaube, der größte Batzen von der, gerade die meisten, also von der arbeitenden Bevölkerung, sind halt die, ich sag mal, im Schnitt 50-Jährigen, die aus der Babyboomer-Zeit, die halten alles noch am Laufen, aber die gehen auch bald in Rente. Richtig. So in 10 Jahren. Was kommt denn dann nach? Was ist in 10 Jahren, genau. Ja. Da sehe ich ein großes Problem. Und genauso ist das halt mit der LKW-Fahrerei. Es wird irgendwann so kommen, ich meine, man sagt seit Jahren, es fehlen so und so viele 100.000 LKW-Fahrer demnächst, weil so und so viele gehen in Rente, kaum einer kommt nach. Da Richtig. Reden wir seit Jahren von. Ja. Und die, bis es dann soweit ist, das Ziel quasi, dass dann die meisten in Rente sind und wir haben dann noch weniger, das ist ja bald, da sind wir ja bald angekommen. Ja. Und dann stehen wir da und keiner hat mehr irgendwie Fahrer, die das fahren können. Und was machen wir denn dann? Die meisten sehen das doch auch schon ganz banal in den Lebensmittelläden. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, Regale. Manche sind schon gar schon leer. Ja, genau. Ne? Also geht doch mal durch euren Rewe, durch euer Famila oder was auch immer. Ihr werdet immer irgendwo ein Produkt finden, das nicht da ist. Und zwar nicht aufgrund, weil es nicht produziert wurde, sondern aufgrund dessen, weil es nicht transportiert wurde. Ja. Und ja. Da könnt ihr gerade die Jungs und Mädels aus dem Einzelhandel fragen, die werden das bestätigen. Die sagen ja, ey, ja. Der LKW ist nicht gekommen. Ne? So. So. Hatte ich mal ein geiles Beispiel. Warum er nicht gekommen ist, weiß ich nicht, aber da war ich, wollte ich hier Eier kaufen. Und dann hast du ja die verschiedene Eier-Dings da, bla bla bla, da in den Regalen. Mhm. Und dann war dieses Eierregal leer. Also es gab keine Eier mehr. Selbst diese scheiß Eier hier aus diesen Legebatterien wurden gekauft, weil die Freiland-Dinger alle nicht geliefert wurden. Ja. Und dann hatte der ein älterer Herr den Mitarbeiter gefragt, warum haben Sie denn ja keine Eier, haben Sie keine mehr in Lager? Und dann sagte der, nee, der LKW ist nicht gekommen. Und dann guckte der, da brauchte der erst nur ein paar Sekunden, um nachzudenken. Und dann sagte der zu dem Mitarbeiter, wie, der LKW ist nicht gekommen? Da sagte er, ja, der ist nicht da, der ist nicht gekommen. Kann ich nicht weiter sagen, wir haben keine Ware bekommen. Ja. Dann sagte er, wo gibt's denn sowas? Da wollte ich erst hingehen und sagen, so, seitdem wir sind Menschen und es kann auch sein, dass er eine Panne hatte, einen Unfall hatte oder was weiß ich. Oder es war einfach mal kein Fahrer da, der fahren kann. Ja, zu und Panne und Unfall kann ich auch noch was sagen. Also bei einer Panne ist es so, dass dann ein Ersatz-LKW kommt und das ziemlich zügig. Also bei uns ist das so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Firma, keine Ahnung. Also wir versuchen dann immer, und wenn mein Chef selber fahren muss, der setzt sich auf den Bock und holt dann den Trailer oder wie auch immer. Ich denke mal, in vielen Firmen ist das ähnlich. Bei einem Unfall steckst du natürlich nicht drin. Das ist klar. Wenn du jetzt einen LKW voll mit Eier hast und der verunfallt, aus welchen Gründen auch immer, kannst du natürlich nicht nachliefern. Wie soll das funktionieren, ne? So. Ja. Aber so zieht sich's ja nicht nur durch die Lebensmittelläden, sondern auch durch die Industrie. Ja. Und ich glaube, die trifft das teilweise noch viel härter, ne? Was bringt dir, keine Ahnung, ein Aluminiumfertiger, wenn er das Rohmaterial nicht hat. Nicht, weil es nicht gefördert wurde, sondern weil es nicht transportiert wurde. Ja. Und so zieht sich das halt durch. Und das wird, und das sage ich zu 1000%, das wird ein Riesenproblem noch werden. Ne? Zu den Problemen, die wir jetzt schon haben. Ja. Ja, es hat sich ja auch schon ein bisschen was gebessert, sage ich mal, von Umgang mit den Fahrern. Außer bei Großzentrallagern, muss ich sagen, habe ich bis jetzt eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Deswegen kann ich da leider immer nur negativ von den Herrschaften reden. Ich auch. Ist leider so. Es ist so. Also gerade die Großzentrallager, die sitzen das aus, sage ich dir so, wie es ist. Die sitzen das aus, bis es ein Gesetz gibt, das es ändert. Vorher wird sich da nichts rühren. Genau. Aber ich glaube auch, die Fahrer sind mittlerweile, gerade weil wir so einen Mangel an Fahrern haben, also ich kann mich erinnern, als ich 2003 angefangen habe zu fahren, da hast du große Sorge gehabt, deinen Job zu verlieren, weil damals gab es zu wenig Stellen für Fahrer. Ist so, ja. Ja. Und heute, wenn wird sich ein Chef dreimal überlegen, ob er jemanden rausschmeißt, der muss erstmal wen finden, der danach kommt. Mhm. Und wenn es jetzt heutige Zeit wäre, zum Beispiel, keine Ahnung, ich müsste zu Amazon und müsste da meinen Schlüssel abgeben. Und den LKW bin. Würde ich sagen, nein, mache ich nicht. Ja, ich würde es auch nicht mehr machen, auf keinen Fall. Nee, und wenn der dann sagt, ja, dann siehe diesen lächerlichen Spruch mit Hausverbot und bla bla, mal abgesehen davon, dass er gar nicht das Hausrecht hat, der Knüppel. Ja. Das ist ja mal dieser Standard-Einschüchterungsspruch. Ja, genau. Dann würde ich zu ihm sagen, ja, dann fahre ich halt wieder raus, ist mir doch egal. Rufe ich da meinen Chef an und sage, hier ist so eine Sachlage, ich mache es nicht, ist mir egal, interessiert mich nicht, sag, was ich jetzt machen soll, soll ich wieder fahren oder was weiß ich, oder soll ich nach Hause gehen, ist mir scheißegal. Ja. Auch bei Großzentrallager würde ich ja gerne mal einen Test bei Dutransfer da nicht hin, aber wir müssen das mal mit versteckter Kamera machen, Alter, sonst glaubt uns das keiner. Ja, das wollte ich schon immer. versteckter Kamera mal so bei Aldi, Rewe, Lidl, Edeka, Kaufland, wie sie alle heißen. Das müssen wir doch mal irgendwie hinkriegen, oder nicht? Das kann nicht so schwer sein. Ja, ich wollte mal auch mal aufrufen, dass mal ein LKW-Fahrer mit versteckter Kamera das mal filmt und mir dann die Aufnahmen, und wenn ich ihm meine GoPro schicke und er schickt sie mir dann mit Material zurück. Ja. Man muss das mal wirklich zeigen, wie da mit den Fahrern umgesprungen wird. Ja. Aber ich würde jetzt, Stand heute, wenn der sagt, hier, dann bitte Sortenreihen sortieren, mit den und den Palettenabstand und hier Folie abmachen und die Walnüsse zu Walnüsse packen, die Haselnüsse zu Haselnüsse und bla bla. Habe ich alles so erlebt schon? Ja, ich auch, klar. Genau. Und heutzutage würde ich sagen, also ich stelle dir die hier hin und dann sortierst du die und bla bla, aber ich mache es nicht. Ja. Ich hatte aber auch mal eine Ausnahme und ich weiß nicht mehr, welches Zentrallager das war. Ja, weil es so selten ist, dass man das schon vergisst. Das, ja, genau. Und da ging das nämlich so, du musstest aussteigen und mit an die Rampe gehen. Du musstest mit an die Rampe. Ja. So, und dann stehen bleiben. Fresse halten, stehen bleiben. So. Ja, das ist ja auch okay. Genau, das völlig, da kann ich auch absolut mit umgehen. Und der Verlader hat das so begründet, dass, wenn er was falsch belädt, ich ihn darauf aufmerksam machen kann. Das war's. Ist ja okay, alles klar. Ich muss meinen Chef mal fragen, der weiß das. Der weiß das hundertprozentig noch. Ist auch so schön, jeder Mensch guckt doch anderen gern bei der Arbeit zu. Das wäre doch so toll, wenn wir in Zukunft nur noch da stehen müssen und müssen den anderen bei der Arbeit zugucken. Ja, ja, genau. Geil. Dann haben wir auch einen Kunden, da fahren wir immer noch regelmäßig hin. Da ist das ähnlich. Da gehst du rein so und dann wirst du beladen. Dann wirst du beladen und der sagt dir auch ganz klar, nimm dir einen Kaffee, das dauert einen Moment. Wenn ich fertig bin, sag ich dir Bescheid, stell dich mal an die Rampe. So, fertig, das war's. Ja. Dann gehst du da rein, suchst den Eingang noch, weil das ziemlich verwinkelt da ist, aber spielt ja auch keine Rolle. Dann bist du da, wartest, bis er fertig ist, so, und dann geht ihr zusammen zum Büro und dann kriegst du deine Papiere und dann fährst du wieder. Das war's. So. Und das ist, und ich würde mir wirklich für jeden LKW-Fahrer wünschen, dass das immer so ist, egal wo. So. Guck mal, andere Länder haben es doch gesetzlich jetzt geregelt. Spanien. Spanien, richtig, genau. Warum schaffen die denn das schon wieder und wir schaffen es nicht? Jetzt kommt die andere Frage. Funktioniert das denn auch jetzt, wenn es so gesetzlich geregelt ist? Weil wir wissen ja, auch wenn es gesetzlich geregelt ist, heißt das nicht immer so, dass es auch funktioniert. Gut, das müssen uns Leute beantworten, die das hier hören und die da vielleicht aktuell gerade fahren. Genau. Aber mein Kenntnisstand ist von Leuten, die da drüben fahren, sagen, da ist nichts mit B&N-Laden. Das machen dann schon die, die dafür zuständig sind. Ja, ja, das wäre natürlich mega. Das, also, ja, ein Träumchen, würde ich sagen. Ne? Das, ja, ich habe da auch mal bei Bosch, glaube ich, geladen. Da war es auch so, da durfte ich nicht beladen, weil ich gefragt hatte, muss ich das selber laden? Nein, nein, auf gar keinen Fall, das machen wir. Und dann haben die Ladungssicherung. Da musste ich mich mit hatte ich so ein Kärtchen, was ich halten musste. Mhm. Wurde ein Foto gemacht mit einer Nummer drauf, wie im Knast. Wirklich jetzt. Bosch Hildesheim war das, glaube ich. Ja. Musste ich mich vor der Ladung dann hinstellen mit der Nummer. Und da haben die dann auch fotografiert, dass die Gurte alle dran sind. Und dass das alles ordentlich gegurtet wurde. Mhm. Weil, ich hab nämlich neugiermäßig dann mal nachgefragt, warum das, weil so krass habe ich das auch noch nicht gehabt mit Foto und sowas. Mhm. Also Foto von der Ladung ja, aber dass ich mit drauf war mit einer Nummer, das hatte ich nicht. Das war noch vor DSGVO. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Ich glaube, die dürfen das nicht mehr. Heute werden die Fotos abgeschafft und auch damit der Beweis. Oder die machen Foto, verpixeln dein Gesicht, hell? Ja. Das macht auch Sinn. Ja. Ich habe gefragt, warum. Und dann hat er mir gesagt, dass der schlimmste Fall war, ein polnisches Unternehmen. Der Fahrer hatte dort geladen und hatte auch alles gegurtet. Ist dann rausgefahren auf den nächsten Parkplatz. Dort hat ein Kollege von ihm gewartet, weil der hatte keine Gurte. Dann haben die Gurte bei ihm wieder abgemacht und haben sie ihm gegeben. Er ist dann auch laden gefahren. Und beide sind dann in eine Großkontrolle reingekommen. Und dann gab es natürlich auch für den Verlader, für Bosch, mächtig Ärger. Mhm. Und die aber sagten, bei uns war der doch gegurtet hin und her. Und es hat sich dann halt rausgestellt, dass die auf diesem Parkplatz die Gurte abgemacht haben, den anderen gegeben, weil der keine hatte. Mhm. Und so sind beide in den Verkehrskontrollen. Da kam das halt so raus. Und um das zu vermeiden, um zu beweisen, hey, als der von uns runtergefahren ist, war der top gesichert. Deswegen haben die das gemacht. Ja, und dann gibt's aber auch Firmen, die stellen dir tatsächlich das Sicherungsmaterial zur Verfügung. Ne? Da, echt? Da fällt mir gerade eine Firma ein, Bremer. Also ich kenne das mit diesen Volumensäcken, die dann aufgeblasen werden, um diese Zwischenräume zu füllen, das kenne ich. Ja, genau. Also, aber so Bremer ist eine Betonfirma und da die kennen ihre Hiopies, glaube ich, mit Sicherheit, sonst würden sie es nicht so tun. Und da kriegst du Anti-Rutschmatten, du kriegst Hölzer zum Drunterlegen, du kriegst Gurte, du musst es aber bezahlen. Das ist nicht so, dass du das umsonst bekommst. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand kommt... der hat keine, dann kannst du die ja kaufen. Richtig, dann kannst du die kaufen. Ja, das kenne ich auch. Genau. Ja. Ne, so müssen sie nicht vom Hof schicken, irgendwo noch zum Einkaufen, sondern können sagen, ich kenne die Preise natürlich jetzt nicht. Das weiß ich nicht, ob die das jetzt auch noch extra überteuert verkaufen, aber ich denke mal eher nicht. Dann können die sagen, hier, hör mal zu, pass auf, ruf deinen Chef an, der macht eine, wir machen eine Rechnung fertig und dann ist das gut. Und yes, genau. Das macht die Firma Bremer, in Paderborn übrigens. Das, genau, das weiß ich zu 100%, weil da habe ich wirklich tausendmal geladen. So. Ja, ich hatte das auch mal mitgekommen, da hat ein Pole oder ein Tscheche neben mir geladen und der hat beim Verzoren ist dann der Gurt auch schon gerissen. Passiert. Es war ein Pole, das erste, was ich dann gehörte, war Kurva. Und dann hat sich umgedreht zu verladen, wir haben Kurva, großes Problem. Das ist diese Gurte, das ist, ey Junge, die sollten eigentlich rot sein, die waren schwarz und was weiß ich. Und dann hat er gesagt, der macht doch andere dran, nichts weiter Gurte. Und dann, oh Junge, dann war da eine Diskussion und ich musste halt warten, bis der bei ihm da fertig war, weil es nur der einzelne Stapler allerdings war. Und du hast gedacht, mein Gott, was fährt denn manchmal hier durch Deutschland? Ja, ich kenne das. Ja, ja. Wenn du da bei Kontrollen manchmal, gibt es ja so Beachtung, Kontrolle und so, wenn du da mal guckst, wenn die dann die Gurte bemängeln, weil da Risse drin sind oder die einfach schon abgerutscht sind da, diese Gurte, und der macht dann den Palettenkasten da auf und zwischen Brotschneidemaschine und Kaffeekocher und was weiß ich, sind dann so dunkle, verpegte Gurte, die alles andere sind als noch Gurte. Und das fällt dann da alles raus und alles klimper klar und was weiß ich. Und dann denkst du auch, Junge, Junge, Junge. Ja, ja, also bei uns ist das ganz klar geregelt in der Firma. Da könnt ihr gerne alle meinen Chef fragen. So, einige kennen ihn ja mittlerweile schon. Ende des Jahres wird immer alles kontrolliert und eventuell ausgetauscht. Und gerade Ketten, die so oder so zu einer Prüfung müssen, die werden dann eingesammelt und zum Prüfer gefahren und all sowas. Ich musste das meistens machen, tatsächlich. Und und der sagt auch ganz klar, ey, wenn ein Gurt kaputt ist oder 2 oder 12, wie auch immer, dann sagt Bescheid, wir müssen nur anrufen und uns wird das direkt zur Verfügung gestellt. Absolut, das sofort. Ist bei Dutrans auch, du hast, ja. Jeder LKW hat die Grundausstattung, also ja. Mit ADR-Koffer, mit den entsprechenden Gurten, Verzurmittel, keine, also wirklich alles von Leuchtmittel, okay, jetzt haben wir fast alle LED und was weiß ich, aber die älteren LKWs halt nicht. Jeder LKW hat eine Werkzeugkiste mit entsprechenden Werkzeugen, Maulschlüssel, Hammer, Schraubendreher, alles, da ist alles und da ist im LKW oberhalb ist so eine Inventarliste und da steht auch genau, wo welches Werkzeug oder wo welches Utensil am LKW gelagert ist. Gut, das haben wir jetzt so in der Form nicht, wo was gelagert ist, sondern da, wo Platz ist, ne? Ja, bei Dutrans ist das alles, du kannst, also quasi der Sinn ist da, dass wenn du jetzt mal einen anderen LKW fahren musst, du genau weißt, okay, der Werkzeugkasten ist immer Beifahrerseite Staufach. Ja. Zum Beispiel. Also, okay, das egal, ist cool. Bei Dutrans ist alles, das ist alles strikt geregelt. Und wehe, du machst deine Abfahrtskontrolle nicht lange noch. Oha, dann gibt's Stress. Ja, aber freundlicherweise. Aber ich hatte das tatsächlich jetzt damals angefangen bei Dutrans. Keine Ahnung, ich habe 3 Minuten gemacht. Los. Ja. Dann irgendwann kam ein Anruf von unserem Fuhrparkleiter. Hier, Abfahrtskontrolle ist ein bisschen kurz, ne? Du hast noch nicht alles gecheckt. Ja. Da ist es ein bisschen wenig. Sage, das hat ja noch nie einen interessiert. Nee, tatsächlich nicht. Also ich mache auch eine Abfahrtskontrolle, obwohl es auch niemanden interessiert. Und ja. Das ist auch witzig in den Streams, ne? So, ich starte den Stream ja wirklich, wenn ich kurz vorm Losfahren bin. Das heißt, ich bin dann schon um meinem LKW rumgelaufen, ne? Ja, und klar. Meine Abfahrts. Na, dann heißt es so, warum machst denn du keine Abfahrtskontrolle? Ich sage, ich mache die nur offstream halt, ne? Ich sage, ich kann das ja gerne mal onstream machen. Dann habe ich es onstream gemacht. Dann hat das die Leute so abgefuckt, dass die irgendwann gesagt haben, ich starte wieder, wenn du losfährst. Ich sage, ja. Ach, komisch, ne? Das, also. Ich habe, als mein LKW auf der Linie alleine gefahren habe, habe ich halt vorher losgefahren, dann habe ich immer die Profil abgeleuchtet und einen Kram. Aber ansonsten habe ich den ja so hingestellt, wie vom Vortag, was soll da großartig jetzt passiert sein? Ich gucke, ob irgendwas ausläuft oder bla bla bla. Ja, genau. Aber so Reifenzustand, so habe ich immer abgeleuchtet nachts, weil ich abends immer gefahren bin. Und dann war das auch gut. Ey, wir sind schon wieder über der Zeit. Oh, Tatsache. Ich muss noch was machen. Ich muss doch hier, ich habe doch eine Unternehmensprüfung vom Finanzamt. Ja, stimmt, hattest du erwähnt, ja. Ja, ich muss schon? Hier noch. Ja, ich habe jetzt hier so Sachen von 2018 bis 2020, muss ich hier ganz viele Belege raussuchen und da muss ich ein bisschen kramen jetzt. Ja, nice. Ja, ja dann, klar. Ich würde sagen auch, wir kommen zum Ende. Das, wir machen, ich wollte es nur mal sagen, wir machen den Podcast wirklich meistens frei Schnauze, ne? Das ist halt wirklich so, ne? Oder Kai? Ja. Das, weil ich glaube, irgendeiner hatte mal gefragt, es war wirklich nur einer, hat, glaube ich, gefragt, sag mal, ey, schreibt ihr euch vorher die Themen auf und so? Nee, machen wir nicht. Also Letztes Mal habe ich aufgeschrieben. Ja, bevor wir die lange Pause hatten, hatte ich das auch tatsächlich einmal aufgeschrieben, ja. Aber seitdem ja. Nicht mehr. Ja. Und freie Schnauze. Also, wenn ihr Themen habt, schreibt sie jetzt in die Kommentare bei Facebook, auf meiner Facebook-Seite, da ist diese Folge ja, die hau ich Montag da rein. Dann könnt ihr gerne in die Kommentare Sachen, die wir besprechen sollen, reinschreiben oder schreibt uns bei Instagram. Richtig. Helden der Straße ist die Instagram-Seite dieses Podcasts. Da verwaltet Rainer die ganzen Geschichten. Genau, da haben wir übrigens auch nur einen einzigen Kommentar zur letzten Folge. Wollen wir den noch kurz abfrühstücken? Ja. Ich würde da auch jetzt keinen Namen nennen wollen, weil ich die Erlaubnis dazu nicht habe. Ja. Ich rufe das mal. Wenn er öffentlich kommentiert hat? Das, nee, privat geschrieben. Ach so, okay, ja, dann ist was anderes, ja. Privat geschrieben. Ach so, ja. Das, ich muss das kurz aufrufen. Und zwar ging es da um diese Köln-Geschichte. Die Köln-Geschichte. Mhm, genau. Und zwar schrieb mich derjenige an und sagte, weil es ging ja darum, von wegen überwiegend Ausländer, du erinnerst dich? Köln, sag ich schon, Berlin war das. Ach, wegen der Silvesterabend. Ja, genau, richtig, wegen dem Silvesterabend. Ja, ja. So, okay. Und der hat mir einen Artikel rausgesucht, wo ganz klar drin steht, dass es wohl nicht überwiegend Ausländer waren, sondern überwiegend Deutsche waren. So, und im deutschen Pass, ja, das muss man mal differenzieren. Das steht da tatsächlich nicht. So, ja, das ist ja der Punkt. Das genau. Hat ja auch Markus Lanz in auch gesagt, da ging es ja auch darum, dass die, das von, was weiß ich, keine Ahnung, so und so viele waren, welche mit deutschem Pass. Mhm, genau. Ja. Ja, okay, und da schrieb er mir die Frage oder uns die Frage, wohin schieben wir die Deutschen denn ab? Weil ich ja gesagt habe, dass Ausländer, die hier leben wollen, aber sich nicht anpassen wollen, ja, durch vielleicht eventuelle Straftaten, was auch immer, dass wir die abschieben müssen. Ja, da fühlte er sich ein bisschen, ich würde mal sagen, angegriffen und fragte dann, wo wir die Deutschen abschieben. Und da habe ich nur darauf geantwortet, dass die natürlich genau auch eine Strafe bekommen sollten. Ja, auf jeden Fall. Das kann man dann in Form von Haftstrafen halt machen. Ne? Natürlich kannst du die nicht abschieben, weil sie sind nun mal Deutsche. Was willst du machen? Ne? Genau, und die mit deutschem Pass werden auch nicht abgeschoben. Aber es geht ja darum, Gäste, die sich in einem Gastland daneben benehmen, werden aus diesem Gastland wieder ausgewiesen. Ja, das ist ein Paradebeispiel. Du fährst jetzt in der Türkei in Urlaub in einem Hotel und du nimmst das ganze Hotelzimmer auseinander. Garantiere ich dir, kannst du, nachdem das dann rauskam, deine Sachen packen und wirst das Hotel verlassen. Genau. Ich kann dir nochmal den Wortlaut wiedergeben, den er hier schrieb. Hallo, ich höre euren Podcast wirklich gerne, aber die Silvesterdebatte fand ich nicht in Ordnung. Eine etwas provokante Frage meinerseits, wohin schieben wir denn die Deutschen ab? Ja, okay, es ist halt ein wirklich schwieriges Thema und dass man da immer auf Kontroverse trifft, das ist ganz klar. Aber lass es uns so unterbrechen, es geht ja darum, Leute, die halt hier zu Gast sind für einen Zeitraum der Gastfreundschaft etc. Und sie, die sich dann daneben benehmen und unsere Regeln nicht einhalten, die dürfen dann halt weiter nicht unsere Gäste sein. Lass es mich so ausdrücken. Genau. Ich denke, da kann man mit, ich glaube, das wird jeder unterschreiben so. Ja, das denke ich auch. Also das würde sagen, war auch das Schlusswort. Ne? Also, das heißt, genau. wir gehen auf euer Feedback ein, schreibt uns an, wir gehen drauf ein. Das könnten wir eigentlich immer so zum Ende einer Folge machen, oder? Also, wenn viele, ich habe auf Facebook-Seite, glaube ich, auch das Podcast noch nicht, da sind ja mal recht viele Kommentare. Ich bin gespannt, was die Leute da für Themen haben und dann picke ich mir da was raus. Genau. Ja, wir machen einfach, wir haben kein festes Programm, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt erstmal den Witz des Tages und was weiß ich was und so ein Kram, sondern, keine Ahnung. Und dann blendet er ein Foto von mir ein. Nein, Quatsch. Es gibt einen legendären, hast du TikTok? Ja, natürlich. Ja, TikTok für einen normalen Zeitvertreib, sonst die Plattform ja Much. Aber es gibt so zwei Dudes, da schicke ich dir mal den Kanal, die erzählen immer ganz trocken, jeder einen Witz. Du schmeißt dich weg, diese Witze sind so genial. Ich kann mir leider keinen Witz merken, aber ich verspreche, zur nächsten Folge erzähle ich erstmal 3 Witze. Okay, das machen wir so. Da bin ich gespannt. Ja. Gut, wenn Leute. Wenn ich dann eine halbe Stunde lache und nichts mehr sage, wisst ihr Bescheid. Ich sage dir, die Witze sind endgeil. Okay. Die sind wirklich, also es sind nicht diese Alltagswitze, die man von überall irgendwo erkennt, sondern ich habe bis jetzt noch keinen doppelten Witz, also einen Witz gehört, den ich vorher schon mal irgendwo anders gehört habe, deswegen feiere ich die so. Und ich schreibe mir mal 3 für jede Folge auf, dass wir am Anfang ein bisschen was Lustiges starten. Das können wir ja so machen. Richtig. Ich erzähle immer einen Witz, aber ich fange mit 3 in der nächsten Folge an. Ist okay, so machen wir das. Okay, dann werde ich mich jetzt meiner Buchführung widmen. Ihr könnt bei Spotify uns auch 5 Sterne geben, glaube ich. Genau. Kommentiert fleißig und teilt auch gerne dieses Podcast bei anderen, die uns noch nicht kennen, wäre mega nice. Auf jeden Fall. Würde uns mega freuen. Und an den Dude nochmal wegen Silvester und Berlin, finde ich super, dass du unser Podcast hörst und ich finde es auch super, dass du auch eine Kritik äußerst, das ist auch wichtig. Richtig, genau. Ich war auch mega begeistert, ne? So, ja. Ich denke, geil, das ist endlich mal eine Diskussion. So. Genau, schreib ihn noch einfach nochmal bei Instagram bitte, dass wir in der nächsten Folge da kurz drauf eingehen und herzliche Grüße auch von mir. Genau, so machen wir das. Alles klar. Alles klar, ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut.